Kundgabe 6642. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.09.1956. Die Seele Jesu. Alles, was euch der Geist aus mir vermittelt, wird auch übereinstimmen in seinem Sinn. Wohl steht es den Menschen frei, sich eigenwillig eine andere Bedeutung zu unterlegen den Worten, die mein Geist euch kundtut. Doch dann ist dessen Geist nicht erleuchtet. Aber es kann nicht behauptet werden, dass von mir aus sich widersprechendes Geistesgut euch zugeleitet wurde. Denn der Geist aus Gott irret nicht. Und wo nun ein Widerspruch vorhanden zu sein scheint, dort muss um Klärung gebeten werden. Ich selbst muss angegangen werden, auf das ich Aufschluss gebe. Die Seele des Menschen Jesus war von oben. Ein Lichtgeist stieg zur Erde herab, ein Wesen, das aus mir hervorgegangen war und in aller Willensfreiheit bei mir verblieb, als ein großes Heer geschaffener Geister abfiel von mir und in die Tiefe stürzte. Dieser Lichtgeist aber hatte eine Mission zu erfüllen als Mensch. Er musste in ein lichtloses Gebiet herabsteigen, also vorerst seine Lichtfülle zurücklassen, die auf Erden nur eine verheerende Wirkung gehabt hätte, weil die Menschen für ein solches Licht von oben nicht annahmefähig waren, also vergangen wären in seinem Strahl. Ein Mensch musste die Mission durchführen, das Erlösungswerk an den Menschen. Und es musste dieser Mensch in der gleichen Sphäre stehen wie die Mitmenschen, denn es galt, diesen einen Weg zu zeigen, ihnen ein Leben vorzuleben, dem sie nachfolgen sollten. Folglich musste der Mensch Jesus genauso beschaffen sein wie jene. Und er war so beschaffen, trotzdem die Seele aus dem Reich des Lichtes herniedergestiegen war. In dem Körper des Kindleins Jesus barg sich eine Seele, die durch ihre irdische Außenform genauso bestimmt wurde in ihrem Denken, Wollen und Fühlen wie jeder andere Mensch. Also mussten auch durch die sie umgebende Sphäre wie auch durch ihre Außenhülle die gleichen Leidenschaften und Begierden in ihr erwachen. Denn den Erdengang als Mensch zu gehen hieß auch, ankämpfen zu müssen gegen die gleichen Triebe von innen und außen. Denn es galt doch, die Vergeistigung der Seele anzustreben, die Einigung der Seele mit ihrem Geist zu erreichen, die Zweck und Ziel eines jeden Menschen Erdenleben ist. Es galt, den Menschen den Beweis zu liefern, dass es möglich war, diese Vergeistigung auf Erden zu erreichen. Und so waren die Kämpfe und das Ringen des Menschen Jesus von gleicher Art, was eben eine gleichgeartete Seele bedingte, die aber dennoch aus dem Reiche des Lichtes herabgestiegen war, um Gott selbst als Aufenthalt dienen zu können, der sich nimmermehr in einer sündigen Seele hätte manifestieren können. Denn die Seele Jesu war sündenlos, was aber nicht bedeutet, dass sie gänzlich bar gewesen wäre der Triebe und Leidenschaften. Denn so stark auch diese seine Schwächen und Leidenschaften waren, so stark auch die Versuchungen waren, die an ihn herantraten, er hat ihnen Widerstand geleistet und leisten können darum, weil auch seine Liebe stark war und diese ihm Kraft gab zum Widerstand. Die Seele des Menschen Jesus ließ das Licht zurück und betrat die Finsternis. Und es hängten sich an diese Seele zahllose irdisch gebundene Wesen, sie also bedrängend in gleicher Weise, wie jede menschliche Seele von finsteren Kräften bedrängt wird. Und da Jesus den Weg als Mensch gehen musste, konnte die Seele auch diese Wesen nicht abdrängen, sondern sie musste sie in hartem Kampf zu überwinden suchen. Sie musste selbst den Willen aufbringen, ihnen nicht nachzugeben, wenn sie versucht wurde. Und sie konnte diesen Willen aufbringen, Kraft der Liebe, die sie nicht dahingegeben hatte, die ihr Anteil war und blieb, weil es göttliche Kraft war, mit deren Hilfe der Mensch Jesus seine Mission erfüllen sollte und konnte, die aber auch jeden Menschen zum Überwinder machen könnte, wenn er nur die Liebe in sich entzünden und nähren würde. Immer wieder muss betont werden, dass das Erlösungswerk von einem Menschen vollbracht werden musste, dass also Jesus erstmalig nur als Mensch betrachtet werden muss, dem es gelungen ist, sich auf Erden zu vergöttlichen, und dass darum dieser Mensch sich völlig dem Naturgesetz unterordnete, dass er dem Leibe nach geschaffen war wie jeder andere Mensch und dass auch seine Seele sich nicht wehren durfte, als von ihr unlautere Geister Besitz nahmen. Aber niemals ließ er diese Geister Oberhand gewinnen, weil sein Wille dies verhinderte und weil er durch die Liebe auch die dafür nötige Kraft aufbrachte. Aber er musste ringen, wie jeder andere Mensch, denn er sollte und wollte ihnen Vorbild sein. Er wollte ihnen den Weg zeigen, den auch sie gehen konnten, um sich auf Erden noch zu vergeistigen. Denn es konnte von den Menschen nur das verlangt werden, was auch Menschen möglich war. Und hätte Jesus über eine Kraft verfügt, die den Menschen gänzlich unmöglich zu erwerben war, dann hätte er nimmermehr sagen können: Folget mir nach. Doch es schließt dies niemals aus, dass seine Seele von oben kam, dass es eine Seele des Lichtes gewesen ist, in der Gott selbst Aufenthalt nahm und nehmen konnte, weil sie sündenlos und rein war, weil ihr die Liebe Kraft gab, allen Versuchungen zu widerstehen. Amen.